Blasenkrankheiten. Erkrankungen der Blase werfen folgende Fragen auf. An welchen Bereichen halte ich fest, obwohl sie überlebt sind und darauf warten, ausgeschieden zu werden? Wo setze ich mich selbst unter Druck und projiziere ihn auf andere, Prüfung, Chef? Von welchen verbrauchten Themen sollte ich loslassen? Worüber weine ich?